bedroht. Nicht nur die beruflichen Ziele fehlen, auch viele anderen sind verschwommen. Bei stupiden Datentiten sollst du wie schön als Fehlen sein John. Morgen wieder das Gleiche von vorn, Abwechslung gibt es nicht. Du schaffst es nicht, etwas zu ändern, dafür bist du zu schwach. Es geht immer so weiter, immer im gleichen Trott. Der Chef steht dir im Nacken, schnell effektiver muss alles sein. Blöde Witze und leere Versprechungen, er glaubt, er würde damit motivieren. Wenn du mal nicht arbeiten musst, bleibst du den halben Tag im Bett. Immer wieder süßes Naschen, Brustpest und Nachtischbett. Morgen wieder das Gleiche von vorn, Abwechslung gibt es nicht. Du schaffst es nicht, etwas zu ändern, dafür bist du zu schwach. Es geht immer so weiter, immer im gleichen Trott. Das lässt den Frust vergessen. Jetzt bist du wieder wer, das gibt dir etwas Kraft. Hast vier Wochen bestanden, jetzt geht es auf in die nächste. Immer gleiche Runde, das Leben kann so scheiße sein. Oder schaust stundenlang in die Glotze. Der Kram, dort macht dich blöd.